Erst im ersten Jahr von König Kyros von Persien gab Gott ihm einen Befehl. Kyros sollte diesen Befehl in seinem ganzen Königreich bekannt machen. So erfüllte sich, was Gott durch Jeremia gesagt hatte. Zweiter König Kyros von Persien sagte, Gott des Himmels, Jahwe, gab mir alle Königreiche auf der Erde. Er befahl mir, einen Tempel für ihn in Jerusalem in Juda zu bauen. Dritter, wer zu Gottes Volk gehört, soll nach Jerusalem in Juda gehen. Sein Gott sei mit ihm. Dort soll er den Tempel für Jahwe bauen. Jahwe ist der Gott Israels, der in Jerusalem wohnt. Vierter, die anderen Leute sollen helfen. Sie sollen den Bau des Tempels unterstützen. Sie sollen Silber, Gold, Besitz und Tiere geben. Das ist zusätzlich zu den freiwilligen Spenden für den Tempel Gottes in Jerusalem. Fünfter, die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin standen auf. Auch die Priester und Leviten standen auf. Gott gab ihnen den Wunsch, nach Jerusalem zu gehen. Sie wollten den Tempel für Jahwe bauen. Sechster, alle Leute in ihrer Umgebung halfen ihnen. Sie gaben silberne Geräte, Gold und Besitz. Sie gaben auch Tiere und wertvolle Dinge. Das war zusätzlich zu den freiwilligen Spenden. Siebter, König Kyros gab die Gefäße aus dem Tempel Jahwes zurück. König Nebukadnezar nahm diese Gefäße aus Jerusalem weg. Er stellte sie in den Tempel seines Gottes. Achter, König Kyros von Persien gab die Gefäße dem Schatzmeister Mithridat. Mithridat zählte sie für Sesbazar. Sesbazar war ein Fürst aus Juda. Neunter, das war die Zahl der Gefäße, es gab 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken und 29 Pfannen. Zehnter, es gab 30 goldene Becher. Es gab 410 andere Becher und 1000 weitere Geräte. Elfter, insgesamt waren es 5400 goldene und silberne Geräte. Sesbazar brachte alle diese Dinge mit. Er brachte sie mit, als die Gefangenen von Babel nach Jerusalem gingen.